Mr. Forty Fatumut war, wenn sie so voll Liebesblut war, wie nach Josephie gesehen, kann ich nur so gut verstehen, denn ich fühl's im Herzen drunter, jetzt kommt meine schwache Stunde. Oh. Diese Frau ist ganz verblendet, großer Gott, wie das noch endet, wenn ich bloß schon draußen wäre. Nee, Frau, ich hab die Ehre. Bleib, ach, sei nicht so barbarisch, jetzt wirst du grad potifarisch. Oh. Nein, wie Josef rufe ich, tue sie kecke. Suchen Sie sich doch für Ihre Zwecke einen anderen Knaben. Ich bin nicht zu haben. Oh. Josef, ach Josef, oh, was bist du so keusch? Das Kitzeln macht mir war doch kein Geräusch. Ach Josef, du wunderbarer Mann. Vor allem zieh den Mantel aus, du hast ja viel zu viel noch an. Josef, oh, was bist du so keusch? Das Küssen macht mir war doch kein Geräusch. Treib das Ding nicht bis zum Gipfel, pass mich bloß nicht zu beim Zipfel. Meines Mantels war nicht wichtig, bleibe süchtig, bleibe sittig, sonst verliere ich meine Ruhe und vergesse, was ich tue. Oh. Beachtung schenke, muss ja schon von gutem Gold sein. Darum darfst du darauf stolz sein, dass ich dich so viel beachte und dir da was mache. Oh. Sie ist ganz von mir benommen, bald wird es zum Klappen kommen, denn ich werd's wie ich erlahme. Ich empfehle mich, werte Dame. Bleib's ja nicht so ungesellig, ach, ich fäll's, jetzt bin ich fällig. Oh. Bitte lass uns dies doch lieber bleiben, denn ich bin für das, was Sie gern treiben. Ihnen gar nicht nützlich, ich bin viel zu glücklich. Oh. Josef, ach Josef, oh, was bist du so keusch? Das Küssen macht mir war doch kein Geräusch. Ach, und du wunderbarer Mann, vor allem zieh den Mantel aus, du hast ja viel zu viel noch an. Glaube mir, wenn ich so standhaft alles meiden muss, was standhaft ist, es mangelt nicht auf Neigung. Ich bin keusch aus Überzeugung, weil ich weiß, wenn ich nicht bleibe, dass ich dann entsetzlich treibe. Oh! Oh! Oh!